Tag Caroline und Susanne. Ihr seid Politologinnen vom ehemaligen Otto-Suhr-Institut, jetzt EASY, Ingrid-Strobel-Institut. Könnt ihr uns mal kurz erzählen, wie ihr zur Namensgebung EASY gekommen seid? Das war eine sehr unsolidarische Entscheidung eigentlich. Die Entscheidung wurde dadurch gefällt, dass es an das Haus geschrieben wurde von einigen Leuten. Also es ist nicht im Plenum beschlossen worden. Also die Namensgebung stammt vor allen Dingen daher, weil das eine Frau ist, die sehr intensiv zu Gen- und Reproduktionstechnologien gearbeitet hat und die sich in dem Zusammenhang für eine Wissenschaft eingesetzt hat, die sich gegen die kapitalorientierte Wissenschaft, wie wir sie im Augenblick haben, wendet, die mehr orientiert ist an den Unterdrückten. Welche konkreten wissenschaftlichen Ansätze habt ihr denn? Also, so grundsätzlich kann man sagen, dass natürlich wir einen Begriff von Wissenschaft haben, wo wir meinen, dass der zurzeit nicht vertreten wird in den Strukturen, wie sie zurzeit da sind. Und das ist auch eine Sache, dass, wie wir uns das überlegen, dass es über einen Streik hinausgeht, Wissenschaft von unten zu betreiben, indem wir halt nicht kapitalistischen Zwecken dienen, indem wir halt irgendwie versuchen, Wissenschaft für Unterdrückte zu machen. Und weil wir denken, Wissenschaft muss parteilich sein, zugunsten der Unterdrückten.